Vielleicht nur ganz kurz zu mir, warum ich den Vortrag mache. Ich bin gefragt worden vom Flo und habe das nach einem bisschen Zögern dann zugestimmt. Ich beschäftige mich gern mit so technologischen Themen, aber ich bin kein Experte und ich würde euch bitten, das quasi dann, also mir jetzt als unantastbare Wahrheit, das, was ich sage, zu nehmen. Das Thema ist eigentlich sehr komplex und sehr technisch und ich werde mir Mühe geben, das allgemein verständlich irgendwie auf Sachen runterzubrechen, die oft dann als Simplifizierung sind. Und das heißt, die Experten, die wahrscheinlich da auch im Raum sitzen, würde ich auch bitten, das quasi diese Vereinfachungen einmal stehen zu lassen. Und falls Sachen unklar sind, einfach gleich bitte schreiben und ich probiere das dann vielleicht noch besser zu erklären. Vielleicht auch noch ganz kurz zur Begriffsklärung. Es geistern quasi viele Begriffe durch die Medien. Die meisten kennen wahrscheinlich Bitcoin als Begriff. Ich habe den Vortrag über die Technologie gemacht, die quasi hinter Bitcoin steht, die Blockchain. Das ist quasi die zentrale Neuigkeit, die es in dem Bereich gibt, und Bitcoin ist die erste Anwendung dieser Technologie. Was ist eine Blockchain? Eine verteilte Datenbank. Eine Datenbank, kann sich da jeder darunter was vorstellen, das ist quasi ein Speicher mit beliebigen Daten drinnen. Was ist jetzt eine verteilte Datenbank? Also, es gibt quasi verschiedene Konzepte, wie man so eine Datenbank gestalten kann. Wer hat zum Beispiel Datenbanken, Sozialversicherung, hat auch riesige Datenbank mit ganz vielen wichtigen Daten drinnen und die speichert diese Datenbank zentral ab, wo quasi dann alle diese Datenbank nutzen, auf diese eine Zentrale zugreifen und darauf vertrauen, dass diese Zentrale quasi die richtigen Daten liefert und auch gut drauf aufpasst. Es gibt dezentralisierte Datenbanken, wo es quasi schon mehrere Knoten gibt, die diese Datenbank beheimaten und der Rest vom Netzwerk auf diese mehreren Knoten zugreift. Wenn man jetzt sagt, wir verteilen diese Datenbank auf ein Netzwerk, das flach ist, sind quasi alle Netzwerkteilnehmer haben diese Datenbank gleichzeitig synchron. Und das ist bei der Blockchain der Fall. Was ist das jetzt für eine Datenbank? Das ist eigentlich nur ein Register, in dem man beliebige Daten reinschreiben kann. Ich habe das jetzt mal vereinfacht gesagt. Es gibt verschiedene Leute, die ihre Konten in diesem Register drin haben. Diese Konten haben Werte. Und ich kann jetzt, wenn ich jetzt mal das Beispiel von einer Währung nehmen, weil Bitcoin ist quasi eine Währung, sind diese Werte Beträge und wenn ich dieses Register ändern will, dann sage ich einfach zum Beispiel, die Eva schuldet dem Roy 3 Einheiten, schickt diese 3 Einheiten dem Roy rüber und dann ändert sie das Register auf den neuen Wert quasi. Da wir ja eine verteilte Datenbank haben, muss dieser Transfer an alle Netzwerkteilnehmer quasi ausgestrahlt werden und die Eva sendet quasi an alle Netzwerkteilnehmer, die eine Kopie dieser Datenbank haben, diese Nachricht: Ich schicke dem Roy 3 von meinen Werteinheiten quasi rüber. Ja. Ja, ist das mal soweit irgendwie klar? Da ergeben sich jetzt natürlich, oder nein, machen wir mal so. Diese Konten, die setzen Sie aus 2 Schlüsseln zusammen. Das ist ein öffentlicher Schlüssel und ein privater Schlüssel. Und mit der öffentliche Schlüssel, der identifiziert mich quasi, das ist meine Adresse. Und diesen öffentlichen Schlüssel verwende ich, wenn ich jemandem eine Transaktion zum Beispiel schicke. Ja. Ich schicke quasi diese Nachricht von Eva mit meiner Adresse an Roy mit seiner Adresse, den Betrag. Und wie kann das Netzwerk jetzt so sozusagen feststellen, dass ich berechtigt bin, dieses Konto zu bearbeiten, dafür habe ich meinen privaten Schlüssel. Und das ist der Punkt, wo es sehr technisch wird, weil das funktioniert mit Kryptographie und sehr viel Mathematik. Ich habe das jetzt mal vereinfacht dargestellt. Ja, es ist sehr, sehr einfach, aber das müsste man jetzt quasi einfach abnehmen. Es gibt mathematische Verfahren, mit denen ich zweifelsfrei feststellen kann, dass jemand, der Besitzer des privaten Schlüssels ist, eine Nachricht mit diesem Schlüssel unterschreibt. Das ist quasi wie, wenn ich einen Scheck ausstelle. Hat schon mal wer einen Scheck ausgestellt? Ist eigentlich auch schon lang her, diese Zeit. Dieser Scheck, da schreibe ich den Betrag drauf, schreibe ich von mir an dich und dann unterschreibe ich den mit meiner Unterschrift. Ja. Und früher hat diese Unterschrift eigentlich gereicht, dass jemand darauf vertraut, dass ich wirklich berechtigt bin, diesen Betrag zu schicken. Ja. Also es war eigentlich das reine Vertrauen der Leute drauf, dass das wirklich meine Unterschrift ist erstens und dass ich wirklich auch diesen Betrag besitze. Ja. Da ist natürlich sehr viel Betrug passiert, weil das ist eigentlich ein sehr unsicheres System. Mit öffentlichen und privaten Schlüsseln, also mit Kryptographie, kann man das so machen, dass jeder das überprüfen kann, ob diese öffentlichen Schlüssel mit den privaten Schlüsseln zusammenpassen und das heißt, die Person, die Unterschrift macht, berechtigt ist, diese Transaktion zu machen. Und das ist, vielleicht wenn wir nochmal zurückgehen, in einem Netzwerk recht wichtig, einem verteilten Netzwerk, man muss den anderen Knoten nicht vertrauen. Man muss quasi die nicht kennen, sondern es reicht, dass man den mathematischen Beweis erbringt, dass man quasi berechtigt ist, eine Transaktion zu machen. In diese anderen Netzwerke gibt es eine Autorität und der muss man vertrauen, dass die das Richtige macht. Genau. So schaut jetzt zum Beispiel eine Bitcoin-Adresse aus und das unten wäre der dazugehörige private Schlüssel. Aber das ist jetzt nur so als Anschauungsbeispiel. Wenn ich jetzt zum Beispiel dir Bitcoin schicken will, oder sag mal, du hast einen Rasenmäherhandel als Beispiel und ich möchte einen Rasenmäher kaufen und der Rasenmäherhandel akzeptiert Bitcoin als Zahlungsmittel, dann hast du in deinem Rasenmähergeschäft so einen QR-Code wahrscheinlich hängen und ich gehe mit meinem Handy hin, scanne diesen QR-Code, dann weiß mein Handy, welche Adresse das ist und kann dann sagen, so, ich schicke den Betrag für diesen Rasenmäher an diese Adresse. Du siehst es dann auf deinem Gerät und durch diese Mathematik, die da im Hintergrund läuft, können wir uns beide sicher sein, dass diese Transaktion passiert ist, dass ich dazu berechtigt war. Und da kommen wir jetzt auch dazu, das ist auch nicht widerrufbar. Also ich kann nicht quasi dann mit dem Rasenmäher nach Hause gehen und dann irgendwie, ich hole mir jetzt das Geld wieder zurück, das ist mathematisch unmöglich. Okay. Ein wichtiger Aspekt bei einer Blockchain ist das Mining. Und da geht es jetzt darum, dass das Netzwerk einen Konsens haben muss darüber, was quasi die Datenbank gerade ist und wie die gerade ausschaut zu jeglichem Zeitpunkt. Weil die Datenbank stellt quasi die Wahrheit dar darüber, wie die Werte verteilt sind. Und da gibt es ein paar schwierige, praktische oder da gab es praktische Probleme, die bis zur Erfindung der Blockchain-Technologie quasi ungelöst waren. Das Konzept einer Blockchain gibt es nur so nebenbei eigentlich schon relativ lang. Das ist quasi in der Theorie schon in den 90er, glaube ich, aufgetaucht. Und da gab es aber dann noch praktische Probleme, wie man das umsetzt. Und die sind 2009, wenn ich mich richtig erinnere, durch die Bitcoin-Blockchain zum ersten Mal gelöst worden. Ein Problem zum Beispiel war, es ist ein globales Netzwerk, es existiert im Internet und im Internet brauchen Nachrichten eine gewisse Zeit, bis sie quasi vom einen Ende der Welt aufs andere Ende der Welt kommen. Jetzt sind auf der ganzen Welt die Leute verteilt, die ständig Nachrichten an dieses Netzwerk schicken. Wie reihe ich jetzt diese Nachrichten chronologisch ein? Also wie kann ich sicherstellen, dass quasi alle die gleiche zeitliche Abfolge dieser Transaktionen haben? Weil wenn das nicht so wäre, dann könnte man ja quasi zweimal dieselbe Transaktion schicken, oder? Auf jeden Fall gibt es dann in diesem Netzwerk spezielle Knoten, die sogenannten Miner. Die sind zuständig für die verwalten quasi diese Datenbank. Ja. Und diese Miner machen das, indem sie in einem Prozess, den man mit einem Wettrennen eigentlich vergleichen kann, schwierige mathematische Aufgaben lösen. Und der Miner, der diese Aufgabe als erster löst, der darf die Transaktionen, die quasi gerade neu im Netzwerk aufgetaucht sind, in einen Block schreiben. Deswegen heißt es Blockchain, weil das ist eine Kette von Blöcken und in jedem von diesen Block stehen die Änderungen der Datenbank drin. Also jede Transaktion, TX steht für Transaktion, wird dann von diesem Miner, der diese mathematische Lotterie im Prinzip gewonnen hat, genommen. Der überprüft die dann auch, passt das alles, hat da jeder den richtigen Schlüssel quasi verwendet und nimmt diesen Block und hängt ihn an die Blockchain dran und schickt das an das ganze Netzwerk aus. Das restliche Netzwerk schaut sich auch wieder an, hat dieser Miner wirklich die Lotterie gewonnen, das Wettrennen gewonnen, passt der Block, ist das alles richtig? Und wenn das so ist, übernimmt jeder andere Knoten im Netzwerk quasi diesen Block und damit ist die Blockchain aktualisiert. Aber ist jetzt ein Block die Werbung? Na, ein Block ist einfach nur das Format, in dem Änderungen der Datenbank quasi gespeichert werden. Und diese Änderungen gehen chronologisch zurück bis zum ersten Block, der bei der Bitcoin-Blockchain 2009 geschrieben wurde. Und diese Blockchain ist öffentlich und transparent. Das heißt, jeder Netzwerkteilnehmer kann sich alle Transaktionen bis ganz zum Anfang anschauen und auch überprüfen, ob die quasi wahr sind und richtig sind. Und ja, das ist irgendwie so ganz eine zentrale Eigenschaft einer Blockchain, dass es sehr transparent ist und überprüfbar. Und was auch wichtig ist, ist, dass quasi diese Blöcke, nachdem da immer wieder neue Blöcke drankommen, irrsinnig schwierig rückwirkend veränderbar, nicht veränderbar, also ja, veränderbar sind. Also sind eigentlich rückwirkend nicht veränderbar, da ja schon alle auf dem Stand des neuesten Blocks sind und man bräuchte eine irrsinnige Menge an Rechenkraft, um das Netzwerk zu übernehmen. Man muss dazu sagen, dieses Mining, ist eine sehr energieaufwendige Geschichte. Und dadurch wird es quasi sehr teuer, daran teilzunehmen. Es ist wie wenn ich mir mehr als 50% aller Lottolose kaufe, die es quasi bei einer Lotterie gibt, dann habe ich mehr als 50%ige Chance, dass ich diese Lotterie gewinne. Aber ich kann es auch genauso verlieren, also weniger als 50%ige Chance, dass ich es auch verliere und quasi der ganze Aufwand umsonst ist. Das heißt, der Anreiz, so viel Geld zu investieren oder in so viel Energie und Aufwand zu investieren, ist eigentlich nicht da, sondern der Anreiz, als ehrlicher Miner und Knoten an diesem Netzwerk teilzunehmen, ist größer, weil der Miner, der quasi den Block schreibt, wird durch neue digitale Zeichen auf der Bitcoin-Blockchain sind das quasi die Bitcoins belohnt, die mit jedem Block ausgegeben werden, plus Gebühren, die für Transaktionen quasi eingehoben werden. Also wenn ich auf der Bitcoin-Blockchain eine Transaktion mache, dann ist damit eine Gebühr verknüpft und alle Gebühren, die in einem Block quasi anfallen, bekommt der Miner, der den Block schreibt. Und damit ist quasi ein wirtschaftlicher Anreiz da, diese Datenbank zu erhalten. Das war also eines der Probleme, warum die Blockchain, warum es bisher keine funktionierende Blockchain gegeben hat, weil du brauchst Leute, die quasi sich um die Erhaltung kümmern und die müssen dafür irgendwie auch entschädigt werden. Okay, gibt es dazu jetzt mal Fragen? Dass das einfach so ein aufwendiger mathematischer Prozess ist, diese Lotterie. Eigentlich geht es aber, also der Zweck von dem ist eigentlich nur, dass es zufällig ist, so wirklich zufällig, wie alles klingt. Mhm. Und dass genau. Man diesen Zufall quasi dezentral sicherstellen kann, braucht es ja, die Zufälligkeit garantiert sozusagen, dass keiner Blödsinn macht. Jetzt kommen die ganzen Transaktionen rein und du musst ja nicht, dass irgendwer bestimmen kann, welche Transaktionen drankommen und welche gar nicht oder was weiß ich. Und weil aber jeder auf der Welt mitmachen kann bei diesem Lottospiel und das Zufall ist, wer drankommt. Also auch wenn der eine jetzt sagt, okay, diese Transaktionen, die will ich nicht in das System reinlassen, aber wenn dann einer auf der anderen Seite von der Welt sagt, mir ist egal, irgendwann kommt der dann dran in diese Lotterie, dann können auch die Transaktionen, also es ist dann sehr schwer, also das Vertrauen wird durch den Zufall sozusagen gewährleistet. Das ist so ein zentraler Punkt, ja. Du hast, es gibt keine Autorität und keine Zentrale in diesem Netzwerk, die quasi für die Herstellung des Konsens über den Zustand der Datenbank für den verantwortlich ist. Ja, es gibt weder eine Firma, noch eine Regierung, noch Einzelpersonen, die Möglichkeit hätten zu sagen, wie schaut die Bitcoin-Blockchain aus, was steht da drinnen. Ja. Sondern es ist passiert alles ohne Vertrauen dieser ganzen Knoten untereinander, rein auf mathematische Prinzipien basiert. Das ist jetzt quasi das Prinzip, wie diese Datenbank funktioniert. Ja, es ist eigentlich, also Datenbanken gibt es ja schon länger, und für eine Datenbank ist es eigentlich ein ziemlich aufwendiges Prinzip. Also so eine zentralisierte Datenbank ist natürlich wesentlich einfacher zu betreiben, weil man braucht das ganze Mining nicht, du brauchst den Konsens nicht herstellen, weil du kannst sagen, wie die Datenbank ausschaut. Und die erste Anwendung, also, und man kann sagen, warum will ich eigentlich so eine super aufwendige, langsame Datenbank haben. Ja? Und da geht es jetzt eben um Anwendungen, die sehr wertvoll sind. Ja? Weil diese Datenbank ist sehr sicher. Die Daten, die da drin geschrieben sind, sind quasi kryptografisch abgesichert, unveränderbar, rückwirkend. Und das will man jetzt wahrscheinlich mit Anwendungen verbinden, wo es um, also die sehr wertvoll sind. Die erste Anwendung war eben die Bitcoin-Blockchain, die im Prinzip eine Währung ist. Also Bitcoin ist ein Währungssystem, das im Internet existiert, also es hat keine physische Form. Ich habe auch nicht meine Bitcoins auf meinem Handy, sondern die Bitcoins existieren nur in der Blockchain, nur in diesem Register. Ja. Ich habe quasi nur dieses Register, wo steht, welche Adresse welchen Betrag an Bitcoins hat. Und diese Adressen können untereinander diese Beträge quasi verschieben. Es gibt mittlerweile viele Blockchains. Ganz kurz, man kann sich so vorstellen, das Einzige, was man selber besitzt, ist der Schlüssel, ja. Um dieser Datenbank zu sagen, okay, ich habe die Erlaubnis, diesen Eintrag in dieser Datenbank zu verändern. Das ist das Einzige, was man auf das man aufpassen muss. Das heißt, ich habe diesen geheimen Schlüssel, den keiner anderer kennt. Und wenn ich jetzt einen Betrag von einem Konto zum anderen schicken will, dann muss ich dem Netzwerk beweisen, mit meinem geheimen Schlüssel, ich habe den Zugang zu diesem Konto sozusagen und ich würde jetzt gern 3 Bitcoin schicken. Alle anderen überprüfen das mathematisch und sagen, ja, das stimmt. Dann kommt eben der Miner daher, der das in einen Block reinschmeißt und dann ist diese Transaktion für immer fixiert sozusagen. Und dass die Blöcke, dass man immer noch versucht, Blöcke zu generieren über das Mining sozusagen, geht es darum, dass es einfach darum geht, dass die Datenbank größer wird? Die wird größer. Aber es geht quasi darum, dass die Datenbank sich verändert. Und diese Veränderungen, die stehen in den Blöcken drinnen. Damit es einfach sicher bleibt, oder wie? Damit es vor allem einen kompletten chronologischen Record quasi gibt. Man löscht ja quasi nicht einen alten Eintrag, sondern man schreibt da, was der alte Teil besteht, man schreibt dann von einem drauf. Ja. Der Block ist quasi das Ticken von der Uhr in der Blockchain. Ja. Also jeder Block ist quasi eine Zeiteinheit. Die Transaktionen da drin sind gleichzeitig. Ja, das Wichtige daran ist, warum das immer noch hinten angehängt ist. Weil es gerade bei Bitcoin oder bei anderen geht es darum, dass ich keinem vertrauen muss. Das heißt, ich habe ganz am Anfang diese Software und ich brauche keinem den Netzwerk vertrauen. Ich installiere das bei mir, kann das überprüfen, weil es Open Source ist, startet es und es fängt beim ersten Block an, wo es 0 Bitcoins gegeben hat. Erster Block 50 Bitcoin und so weiter. Und dann kommen die ganzen Transaktionen. Das heißt, ich kann vom ersten, und das ist der Genesis-Block sozusagen, vom ersten Block von Bitcoin kann ich alles dahin rechnen bis zum jetzigen Zeitpunkt. Ich brauche kein Vertrauen. Ich brauche nur diese Zahlen überprüfen, okay, war das mathematische Problem groß genug. Dann weiß ich, wie viel Strom das da gebraucht worden ist. Das heißt, ich kann mehr oder weniger die ganze Geschichte dieser Datenbank lesen, ohne dass irgendwer vertrauen muss. Und das ist das Wichtige, weil wenn irgendwer in 30 Jahren kein Vertrauen will, dann hat er nur immer die Möglichkeit. Weil er kann dann einfach, der hat dann vielleicht ein paar Terabyte oder was weiß ich, das sind Peanuts dann. Und der läuft das alles durch und er braucht kein Vertrauen. Das heißt, das Internet kann total überwacht sein oder was weiß ich, solange dein Computer sozusagen sich ist. Kann einem keiner vorgaukeln, wie der Stand ist. Wenn wir jetzt zum Beispiel mal, wenn wir das Beispiel einer Währung als Anwendung einer Blockchain nehmen, es gibt ja Währungen zuhauf und die funktionieren auch mit Datenbanken, nur diese Datenbanken, die werden halt von Banken zum Beispiel unterhalten und die Bank ist quasi ein Dritter, dem ich vertrauen muss, dass er diese Datenbank richtig macht. Ja. Oder wir haben ein Zentralbanksystem und die Zentralbank kann über die Geldpolitik quasi die Eigenschaften dieser Währung steuern. Und ich als einzelner Bürger muss da jetzt eigentlich darauf vertrauen, dass die das auch in meinem Interesse machen oder auch nicht. Also wenn man sich jetzt den Euro zum Beispiel anschaut, habe ich jetzt keine Möglichkeit zu sagen, wie viel Euro es insgesamt irgendwann geben wird. Ja? Und das hat ja einen Einfluss darauf, wie viel mein Euro, den ich in der Hand habe, wert ist. So. Weil die Zentralbank kann jederzeit sagen, so, wir erhöhen da jetzt einmal die Menge an Euro, die es gibt, weil ja, Staaten haben Schulden und wir müssen das irgendwie wieder ausbalancieren oder so. Ne? Und was dann de facto passiert ist, ist, dass der Euro, den ich habe, weniger wert wird, weil die insgesamte Menge an Euro vergrößert wird. Und das ist zum Beispiel bei der Bitcoin-Blockchain nicht möglich, weil das ist ein Programm, das läuft und da ist festgeschrieben drin, es wird 21 Millionen Bitcoins geben, die quasi über einen längeren Zeitraum ausgegeben werden. Und sobald diese 21 Millionen ausgegeben sind, dann stoppt die Ausgabe. Das, was dann weiter passiert, warum die Miner dann noch weiter für die Verwaltung aufkommen, ist, dass sie dann immer nur die Transaktionsgebühren bekommen. Und die Transaktionsgebühren zum Beispiel, die könnte man so anpassen oder die würden sich so anpassen, dass der wirtschaftliche Anreiz immer noch groß genug ist, dass die Miner das auch weitermachen werden. Also das ist zum Beispiel so eher vergleichbar mit Gold, weil Gold hat auch quasi eine physisch begrenzte Menge und das kann jetzt nicht irgendwer hergehen und sagen, die vervielfältigtes Gold jetzt. Ja. Und deswegen sehen sehr viele Leute Bitcoin als Wertspeicher an, weil es quasi so eine vorhersagbare Menge davon gibt. Und wer bestimmt den Wert? Weil der Bitcoin ist ja auch gestiegen, also oder steigt. Das ist genau wie bei allen anderen Währungen auch Angebot und Nachfrage. Also es ist ein freier Markt. Wenn ich sage, ich würde gerne Euro gegen Bitcoin tauschen, dann kann ich das machen. Wenn das viele Leute sagen, dann, und es gibt aber nur eine bestimmte Menge an Bitcoin oder wenige Leute wollen sie gegen Euro tauschen, dann steigt der Wert. Wenn sie das Verhältnis umdreht, dann sinkt der Wert. Ja. Also, das ist, ja. Also ist ein kapitalistisches System. Aber man kann auch alles abbilden, zum Beispiel das Ethereum, was da ist, das ist Bitcoin ist eine deflationäre Währung, weil die Menge halt begrenzt ist bis zu einem gewissen Punkt. Und Ethereum ist eine disinflationäre Währung, die halt jedes Jahr sagt, es kommt jedes Jahr ein gewisser Prozentsatz dazu. Natürlich in der Unendlichkeit geht das auch auf Null sozusagen, aber es ist ein anderes Konzept. Und da gibt es inzwischen schon, wie soll ich sagen, hunderte Währungen, die verschiedenste geldpolitische Ideen umsetzen. Und natürlich der freie Markt kann jetzt auf die 500 Währungen draufschauen und kann sagen, na gut, an das glaube ich oder an das nicht. Also es ist natürlich extrem frei. Aber es heißt nicht, dass Bitcoin irgendwie besonders ist. Das war nur die erste. Das würde ich auch nochmal unterstreichen. Also Bitcoin ist eine Blockchain. Und wenn man jetzt sagt, das Prinzip einer Blockchain sagt nicht, wie die Anwendung funktionieren muss, sondern eine Blockchain ist programmierbar. Das ist ein Computerprogramm, das man ausführt, und je nachdem, wie ich das Programm schreibt, welche Regeln ich dem gebe, wird das ausgeführt. Das heißt, man kann, beziehungsweise es gibt schon Blockchains, die zum Beispiel fairen Handel oder so im Sinn haben, oder die, da kenne ich mich zu wenig aus, mit denen, die quasi das Geld die quasi Leute dafür belohnen, dass sie Geld zirkulieren lassen, und Leute, die Geld horten, dadurch strafen, dass das Geld, das sich nicht bewegt, weniger wird mit der Zeit. Ja. Die werden auch weniger wert? Okay. Gut, der Unterschied ist, dass wir eine Blockchain haben auf einem globalen Level, ja, wo ich, wenn ich jetzt in Europa bin, jemanden, der in Südafrika sitzt, innerhalb von einem relativ kurzen Zeitraum relativ günstig Wert schicken kann. Und zwar also riesige Werte, wenn es ist, oder auch ganz kleine, es ist egal. Und das heißt, wir haben eigentlich zum ersten Mal in der Geschichte globales Wertetransaktionssystem, das vollkommen grenzenlos ist. Also es gibt in der Blockchain keine Grenzen. Die Blockchain ist neutral, also macht keinen Unterschied zwischen den einzelnen Anwendern. Sie fragt nicht nach einem Ausweis, man muss sie nirgends registrieren. Es ist vollkommen offen, das System, und transparent. Es basiert quasi auf freiwilliger Teilnahme. Und es ist ziemlich zensurresistent, also es ist eigentlich nicht wirklich möglich, jetzt, dass eine Autorität oder eine Gesellschaft oder ein Staat oder so hergehen und sagt, wir wollen da zum Beispiel bestimmte Transaktionen wollen wir nicht, das ist eigentlich unmöglich. Also man müsste das Internet als Ganzes einschränken, um da effektiv dagegen vorzugehen. Und dadurch, dass die Blockchain ein verteiltes Netzwerk ist, kann man auch nicht sagen, da gibt es irgendwo einen zentralen Knoten und den schalte ich aus, dann ist das ganze Netzwerk weg. Sondern man muss eigentlich jeden Knoten löschen. Und das wird nicht passieren. Also das kann man eigentlich ziemlich ausschließen. Genau, aber Währung ist eben nur ein Anwendungsbeispiel, oder sagen wir, ist das Anwendungsbeispiel, das tatsächlich in der Realität seit einigen Jahren funktioniert und verwendet wird. Und es ist aber, wenn man sich die Technologie anschaut, sagt die eigentlich nicht, das muss jetzt für Geld verwendet werden, sondern man könnte da beliebige Daten in diese Datenbank aufnehmen. Und das sind jetzt Möglichkeiten, die in der Theorie da sind oder wo es schon Versuche gibt damit, aber wo ich jetzt noch nicht sagen kann, da gibt es dieses Beispiel und das funktioniert und so. Ja. Aber man könnte genauso gut sagen, Blockchain ist sowas wie ein Melderegister oder eine Passdatenbank, ja, wo Identitäten drinnen gespeichert sind. Und ich als Passinhaber habe quasi meinen privaten Schlüssel, mit dem ich meine Identität nachweisen kann. Weil nur ich mit meinem privaten Schlüssel kann diese digitale Unterschrift erbringen und kann so gegenüber jeglicher Person oder jeglicher Institution zweifelsfrei meine Identität nachweisen. Das kann ich jetzt verbinden, zum Beispiel mit Datenschutz. Ich habe vorher schon gesagt, das Beispiel einer Gebietskrankenkasse, ja, die sehr viele personenbezogene Daten speichert. Also elektronische Gesundheitsakte ist also ein Begriff, der immer wieder mal gefallen ist in letzter Zeit. Das sind eigentlich sehr wertvolle Daten, weil sie sehr viel über einen Menschen quasi preisgeben. Und wir verlassen uns derzeit darauf, dass quasi die Gebietskrankenkasse beziehungsweise wer auch immer diese Datenbank verwaltet, sensibel damit umgeht. Haben aber eigentlich keine Kontrolle drüber, sondern dass nur quasi dieses hoffentlich passiert da nichts damit. Ja. Man könnte genau sagen, man könnte jetzt hergehen und sagen, wir nehmen diese Daten, schreiben sie in die Blockchain zu dem jeweiligen Konto dazu. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt meine Gesundheitsakte habe, schreibe ich die in die Blockchain, verschlüsselt natürlich, und nur ich kann mit meinem privaten Schlüssel Teile dieser Daten an Personen, Institutionen, Ärzte, Krankenhäuser ausgeben. Und ich kann genau sagen, welchen Teil dieser Daten ich quasi preisgeben will und wer den bekommt. Und das wäre, also das ist so eine Idee, die da ist, dass man quasi die Datenhoheit über seine persönlichen Daten bei sich behält. Das wäre also ein ziemlicher Paradigmenwechsel, weil derzeit ist es genau umgekehrt. Derzeit liegen meine persönlichen Daten bei Facebook, bei Google und so weiter. Ich könnte aber ein System machen, wo diese ganzen Daten in der Blockchain stehen und nur ich sage, okay Google, du willst mein Browserverhalten kennen, meine Webgeschichte. Ich gebe sie dir, aber ich will irgendwas als Gegenleistung haben. Ja. Oder ich gebe sie dir nicht. Das wäre so ein Ding. Open Data, falls das wem was sagt, ist also ein Thema, das mit einer Blockchain einfach sehr effizient anzugehen wäre und auch sehr sicher. Also, weil Blockchain, wie gesagt, fälschungssicher, rückwirkend nicht veränderbar. Das heißt, alle Daten, die ich in diese Blockchain schreibe, sind zurückverfolgbar und ich kann als einzelner Mensch überprüfen, ob das stimmt, was da drin steht. Ja. Aber wie gesagt, das sind so Themen, da ist es wahrscheinlich einfach noch ein bisschen zu früh, um zu sagen, wie das weitergeht. Es gibt einige Regierungen, die derzeit testen, zum Beispiel das Grundbuch in die Blockchain zu schreiben. Grundbuch ist ja so ein Relikt aus, was weiß ich, Monarchiezeiten oder ich verstehe weniger, wie die Blockchain, wie das Grundbuch funktioniert. Auf jeden Fall ist es eine sehr aufwendige Sache, teuer. Und ich stelle mir vor, dass da irgendwo Leute halt sitzen mit so Papierstapeln und da irgendwelche Sachen reinschreiben. Wäre jetzt zum Beispiel möglich, und deswegen sind es vor allem Länder in sagen wir nicht industrialisierten Gegenden, die sich so an bürokratisch, die einfach nicht über den bürokratischen Apparat verfügen, um zum Beispiel ein Grundbuch zu verwalten, Länder, in denen es gar kein Grundbuch gibt, die sich das jetzt näher anschauen, weil es für diese Länder die Möglichkeit eröffnet, überhaupt zum ersten Mal quasi Eigentumsverhältnisse festzuschreiben in einem öffentlichen, transparenten Register und quasi den Bürgern dieser Länder dann auch die Möglichkeit geben würde, ihre Eigentumsverhältnisse staatlich durchsetzbar zu machen, da sie ja mit ihren privaten Schlüsseln und so weiter beweisen können, dass sie Eigentümer einer bestimmten Liegenschaft zum Beispiel sind. Wenn ihr Populist wäre, ja, dann, und ihr populistische Partei hätte, dann würde ich verlangen, dass Politikergehälter über die Blockchain quasi laufen. Und diese, also damit nachvollziehbar ist, wer wie viel kriegt und was damit passiert zum Beispiel. Oder die gesamte Verwaltung könnte man öffentlich machen. Und es könnte jeder einzelne Bürger schauen, ob Steuergelder widmungsgemäß zum Beispiel verwendet werden. Da kommen wir eigentlich gleich weiter, weil es ist nicht nur so, dass quasi das eine reine Datenbank ist, in die passiv Sachen reingeschrieben werden, sondern nachdem es Computerprogramme sind, kann man die Datenbank auch so programmieren, dass sie bestimmtes Verhalten an den Tag legt. Und ich kann zum Beispiel das Geld, wenn ich jetzt eine Währung als Anwendung nehme, ich kann das Geld selber programmieren. Ich kann dem Geld einen Auftrag geben. Ich kann dem Geld sagen, du wirst nur für diese und diese Zwecke oder an diese und diese Personen überwiesen. Und das eröffnet weitere Möglichkeiten. Das Stichwort dazu ist smarte Verträge. Also ich schreibe quasi meine Verträge direkt in die Blockchain rein in Form von Computercode und die Blockchain exekutiert diesen Computercode dann und zwar als Computer. Das heißt, so fehlerfrei wie Computer eben arbeiten und vor allem so neutral und wertfrei. Ein Beispiel von so einem smarten Vertrag, das ich mir ausgedacht habe, wäre zum Beispiel jetzt ein Hausprojekt wie das Willifred, das ja eigentlich ein Crowdfunding gemacht hat, um das Haus zu kaufen, zumindest zum Teil. Und für dieses Crowdfunding hat sich das Willifred einer dritten Partei bedient, ich weiß jetzt nicht, wer das war, irgendein Crowdfunding-Unternehmen halt. Und wenn ich jetzt Geld in Form von einem Crowdfunding aufstellen will, oder sagen wir umgekehrt, wenn ich jetzt ein Projekt unterstützen will, mittels Crowdfunding auf einer Blockchain, dann kann ich meinen Betrag diesem Projekt direkt geben und dem Geld quasi die Bedingungen mitgeben, wird nur überwiesen, wenn die Gesamtsumme auf diesem Konto quasi zustande kommt. Wenn es nicht zustande kommt, dann kommt wieder zu mir zurück. Und das ist eigentlich so der Punkt, um den es hauptsächlich geht. Durch Blockchains fallen sehr viele Mittelsmensch-Funktionen weg. Also da wo man heute eine Bank braucht, wenn ich eine Überweisung mache auf dem Konto, ist da ein Mittelsmann in der Mitte. Der fällt weg. Ich habe da noch quasi noch ein paar Anwendungsbeispiele, die auch vorstellbar sind. Wahlen zum Beispiel wären auf einer Blockchain mathematisch überprüfbar vorstellbar. Also derzeit ist es ja so, wir machen da auf einem Zettel ein Kreuz und wir stellen uns das dann so vor, dass dieser Zettel auch wirklich gezählt wird. Aber kann man es überprüfen? Zweifelsfrei. Also jetzt nur eine ganz blöde Frage. Kann irgendjemand in diesem Raum behaupten, er kann zweifelsfrei überprüfen, dass seine Stimme gezählt wurde? Mit einer Blockchain hätte ich quasi ein öffentliches Wählerregister und könnte mathematisch beweisen, dass meine Stimme gezählt wird. Und zugleich trotzdem anonym, also die geheime Wahl gerade sicherstellen. Und kann natürlich die geheime Wahl. Das ist zwar ziemlich neue natürlich. Mathematik, ja. Aber das kann man sinnvoll. Und da... ich habe das jetzt unter dem Stichwort Regierung zusammengefasst. Da kommt auch zum Beispiel das Grundbuch oder einfach notarielle Aufgaben zum Beispiel. Aber mit Regierung meine ich jetzt nicht so den heutigen Nationalstaat und seine Verwaltung, sondern mit Regierung möchte ich andeuten, dass diese gesellschaftlichen Aufgaben, die heute Nationalstaaten quasi übernehmen, jetzt denkbar von Nicht-Nationalstaaten bzw. einer gesellschaftlichen Form der Organisierung macht, während die eben keine Institution ist, sondern die ein neutrales ein Programm ist, das läuft. Ja. Vorstellbar ist derzeit sehr früh, es ist sehr, sehr früh, um wirklich zu sagen, in welche Richtung die Entwicklung geht. Man weiß es nicht. Also alles ist möglich, meiner Meinung nach. Und ich halte es einfach nur sehr für wichtig, dass man sich quasi mit technologischen Neuerungen auseinandersetzt, um zu wissen, was passiert. Danke.